Zur Wahl des verehrten Genossen Kim Jong-un zum Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der TVJK sind bei ihm Glückwunschtelegramme und Briefe von vielen Ländern eingegangen. Unter ihnen sind der Vorsitzende des Sitka der Kommunistischen Partei Nepals Vereinigung, der Vorsitzende der Arbeiterpartei Ungarns und weitere Parteiführer und die hohen Persönlichkeiten der politischen, gesellschaftlichen, militärischen und wirtschaftlichen Kreise vieler Länder wie Russlands, Chinas, Syriens, Indiens und der Schweiz und die Vertreter der internationalen Organisationen, der sozioideologischen Organisationen und der Organisationen für die Unterstützung der Wiedervereinigung Koreas und die Freundschaft. In ihren Telegrammen und Briefen unterstrichen sie, dass die Wahl von Genossen Kim Jong-un zum Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der TVJK ein Ausdruck des Vertrauens und der Hochachtung des ganzen koreanischen Volkes gegenüber ihm sei und für die progressiven Menschen, die nach der Erfüllung des sozialistischen Werkes und der Sache für die Souveränität in der Weltstreben ein großes Glück darstelle. Auch der außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter der Arabischen Republik Ägypten in der TVJK brachte Genossen Kim Jong-un einen Glückwunschbrief dar.